So Band läuft übrigens. Oh, hat er sein Muskeltraining hier mit. Nee, das ist eine dynamobetriebene Taschenlampe, weil es hier so stockduster ist. Ja. Ja, genau. Und deshalb sind hier am Weg auch ganz viele Lampen. So, guck mal. Viel Spaß bei einer neuen Ausgabe des blog.juba.de Podcasts mit Stefan und René. Hallo und herzlich willkommen zur 62. Ausgabe des blog.juba.de Podcasts. Ich bin René. Und ich bin Stefan. Und hallo, ich hätte fast gesagt, ich bin ein Eisblock. Und wer bist du? Nö, also mir ist nicht kalt. Ja, du bist eine Frostbeule. Aus gegebenen Anlass. Ja, wir der sind draußen. Der Schnee ist da. Naja, der war da, der erste Schnee, würde ich sagen. Ja, und Stefan hat hier Wunschkonzert gehabt und hat gesagt, er möchte unbedingt draußen aufzeichnen. Wir haben also die warmen Räumlichkeiten quasi verlassen und sind jetzt nicht nur im Dunkeln, sondern auch im Kalten. Ja, wir haben das Camper-Motto uns zu Herzen genommen. Es gibt... Geh mal hier jetzt lang. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur falsche Kleidung. Ja. Na? Und jetzt ist irgendwie alles schlecht und falsch hier. Die Lichtverhältnisse, das Wetter. Ja, aber ich finde, es ist ganz angenehm. Es regnet nicht zur Zeit und so glatt ist es auch noch nicht. Nicht stimmt. Ja. Dann würde ich sagen, können wir doch zur Bergesbesteigung uns auf den Weg machen. Zur Bergesbesteigung, wo wir schon mal gesendet haben. Genau, wir gehen jetzt einfach in die Richtung und gucken, ob wir da ankommen heute noch. Gucken wir einfach mal. Ja. Also viel Spaß in den nächsten 3 Stunden. Genau, mit den beiden Messner-Brüdern. Ja. Übrigens, wir sind hier gerade am Branitzer Karree für alle, die uns hier orten wollen. Ja, die werden jetzt auch alle wissen, wo das ist. Ja, na erzähl, René. Na, das ist hier quasi mein Block, ne? Dein Block, ja. am Rand, am Arsch von Berlin. Am Arsch von Berlin. 2 Meter weiter ist die Grenze. Genau. So, wir haben ein paar Themen diesmal zusammen. Stefan weiß gar nicht, worum es geht, aber ich weiß, dass Stefan eine Menge Hintergrundwissen dazu haben wird. Ach so? Oh, jetzt wieder. Es geht nämlich... Zum Beispiel eine interessante Sache, auf die ich gestoßen bin. Eine neue Fernsehtechnik. Ah, Hologrammtechnik. Genau. CNN, genau. US-Wahl. CNN hat es bei den US-Wahlen erstmals vorgestellt. Ja. Vielleicht erklärt einfach mal, wie das für den Zuschauer sich darstellt. Und wenn ich das richtig verstanden habe. Ah, du hast gar nicht gesehen, das Video? Nein, das Video habe ich nicht gesehen, ich habe es nur gelesen. Das war wohl so, dass mit dieser virtuellen Hologrammtechnik ist es möglich, Fernsehmoderatoren aus einem anderen Studio in ein bestehendes Studio hinein zu beamen, sozusagen. Ha. Ja, und das war wohl bei der US-Wahl so auf dem CNN-Sender, dass sich eine Reporterin mit jemand anders an einem anderen Ort unterhalten hat. Ja. Dank virtueller Technik. Genau. Aber eigentlich total alter Hut. Ja, aber... Weil? Jetzt kommen nämlich die technischen Hintergrundinfos. Blue Box? Green Box? Genau, in die Richtung wird es gehen. Also ich weiß, das muss ich dazu sagen, nicht im Detail, aber ich wüsste, dass es möglich wäre, das mit Green- oder Bluebox-Technik zu machen. Und zwar diese virtuellen Studios funktionieren ja sicherlich ähnlich und die gibt es ja schon seit Ewigkeiten. Man hat quasi einen großen grünen Raum. Ja. In dem grünen Raum befindet sich eine Kamera und diese Kamera ist an einen Computer gekoppelt, in dem das virtuelle Studio nachgebaut ist. Das heißt, wenn sich die Kamera um die Person bewegt, wird gleichzeitig das Studio, was im Rechner ist, mitberechnet. Aha. Und das wird auf den grünen Hintergrund projiziert. Ach so. Deswegen hat man das Gefühl, die Person würde in dem Studio stehen, weil halt es bewegen sich zwei Kameras. Ne? Es bewegt sich die virtuelle Kamera, die den Hintergrund projiziert, und halt die Kamera, die reale. Und wenn man das jetzt kombiniert, quasi, dass sich eine Kamera bewegt und eine andere Kamera an einem anderen Ort, die auch in einem virtuellen Studio ist, sich genauso bewegt, hast du zwei Personen, die an verschiedenen Orten sind in einem Studio. Das ist ja clever. Also technisch ist es gar nicht so weit hergeholt. Nein, und wir kennen das ja auch in etwa von der Comedy-Reihe Switch, ne? Die ja auch in virtuellen Studios arbeitet, aber da bewegt sich die Kamera ja kaum. Genau. Also, aber es ist so die billige Technik davon. Genau. Sendung, die ersten Sendungen, die ich miterlebt habe und halt selber mitgemacht habe, die mit dieser Technik gearbeitet haben, waren zum Beispiel Focus TV. Ne? Ach so? Da sind Kamerafahrten, also du hast ja die normale Greenbox, das ist ja ohne Kamerafahrten, das ist ein statisches Bild, was auf das Grün projiziert wird. Und das virtuelle Studio macht halt nur aus, dass die Kamera sich bewegt und der Hintergrund live dazu mitbringt. Ja, aber das macht natürlich schon eine täuschende Echtheit aus, ne? Ja, und da passieren auch lustige Sachen. Ja, da ist ein Sportplatz. Ja. René will bestimmt Football sehen. Nee, das ist Fußball. Nee, und damals, als also wo zu ich die deiner Zeit. Im Einsatz gesehen habe, genau, zu meiner Fernsehzeit, kam es auch oft vor, dass die Rechner abgestürzt sind halt während der Sendung. Weil die noch nicht so leistungsfähig waren. Deswegen waren so eine Sendung meist auch aufgezeichnet. Oder weil du es programmiert hast. Nee. Okay. Und das war übrigens auf Hightech-Rechnern gemacht, die ganz speziell eben für so eine Zwecke nur waren. Also ja, meinst du, das hat Zukunft? Auf jeden Fall, denke ich schon. Was und sagen über die deutschen Nachrichtensender? Ja, N24. Ja, dein Haussender? Genau. Hat sofort gesagt, wir können uns das auch vorstellen. Ja. Aber wir müssen erst einen finden, der es bezahlt. Was? Wir müssen erst einen finden, der es bezahlt, haben wir wahrscheinlich. Ach echt? Ach, hör doch um. Ach so, jetzt ist ja blöder Witz, Insider-Witz. Lass mich wieder nicht. Ja. Ja, die ironische. Genau, in Anspielung auf die Probleme von Sat.1. Ja, deine Familie verlässt Berlin. Genau, und zwar, was ganz lustig ist an der Geschichte. Also, wir müssen mal an der Stelle erwähnen, wer ihn nicht kennt, der hat die Welt verpennt. Genau, naja, der hat wahrscheinlich nichts verpasst. Nee, der René hat mal eine Zeit lang für die Hausmarke ProSieben Sat.1 gearbeitet. Genau. Und eben da unter anderem auch für N24. Genau. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie N24 aus Unterföhring, was auch gerne als München bezeichnet wird. Ja, aber München bei Unterföhring. Genau. Im Prinzip ist München nur Unterföhring nur ein Vorort von München. Genau. Ja, ist quasi wie Hellersdorf von Berlin. So ungefähr. Und auf jeden Fall, der Umzug fand vor vielen Jahren statt. Da ist halt N24 komplett nach Berlin gezogen, zu Sat.1 und ProSieben. Ja. Und jetzt haben wir genau den umgekehrten Fall. Jetzt zieht nämlich das Berliner Sat.1-Team und dann eben genau das Sat.1-Team nach Unterföhring. Ja, aber das Frühstückszentrum bleibt hier, ne? Achso, ich weiß nur, schon dadurch, dass ich den Umzug ja schon mal richtig miterlebt habe, wie es den Mitarbeitern jetzt geht. Damals mussten ja einige Münchner Mitarbeiter quasi ihre Heimat verlassen für diesen Umzug. Ja, ist krass. Und jetzt ist es genau umgekehrt, ne? Ja. Und bei mir war ja damals sogar der Zufall, dass ich ungefähr 1-2 Monate vor dem Umzug von N24 nach Berlin zufälligerweise wieder nach Berlin gegangen bin. Hast du Glück gehabt. Und dadurch sind natürlich auch Arbeitsplätze für dich frei geworden. Frei geworden, weil nicht alle mitgegangen sind, ne? Ja. Naja, also N24, jetzt versteht man wahrscheinlich auch, warum N24 ein neues Studio bezogen hat neulich. Und zwar am Potsdamer Platz sitzen. Ja, stimmt, die sind aus der. Ach, die dann verlassen die den Standort da hinten am Hausvogteiplatz komplett? Das ist meine Idee, ja. Das kann natürlich auch sein, ja. Und jetzt zieht halt der andere Sender noch. Also für Sat.1 wird auf jeden Fall in Unterföhring gute Technik und gute Räumlichkeiten da sein. Ja, aber die sagen ja alle, dass der Sender dann ordentlich an Image verlieren wird. Nee, die wollen Stellen abbauen, weil habe ich mir aufgeschrieben, wie viel? Ja, und wer jede 14. Stelle, glaube ich. Ne? Ich weiß nicht genau, jede 14. Wie viele Stelle. Leute gibt es bei Sat.1? Also ich kenne nur 5. Nein. Ach so. Nee, weiß ich nicht. Also ich kenne einige sogar persönlich, die davon betroffen sind. Ja, und man sagt ja, dass die untergebracht werden sollen. Ja, wo denn? Nach München, hausintern oder? Wahrscheinlich. Ach so. Also du hast ja immer noch... Na, vielleicht werden sie auf N24, ja. Naja, aber wer steckt da wieder mit drin? Verdi natürlich. Die kämpfen natürlich. Ach, Verdi ist da zugegen? Ja, da habe ich Pressemitteilung gelesen, ja. Aha. Ist die Gewerkschaft, die da wieder mit drin hängt. Ja, aber wir wollen es zwar nicht in die Länge ziehen. Oder hast du jetzt noch wichtige Fakten zu diesem Thema? Zu diesem Thema? Nee, eigentlich. Weil ich muss ehrlich sagen, so aus meiner Sicht, naja, Sat.1. Ja. Peng, die Western-Schuhe, was soll ich dazu noch sagen? Ich kann nur eins sagen, die goldenen Zeiten beim Fernsehen sind für die Mitarbeiter vorbei. Ja. Siehst du, und jetzt, wo wir dieses Thema abgegessen haben, geht uns das Licht aus. Ja, die goldenen Zeiten sind vorbei. Und René muss nochmal seine Handpumpe anschubsen. Genau, ich habe eine Taschenlampe nämlich bei, die handgesteuert ist. Ich habe noch eine Fernsehgeschichte. René macht alles mit der Hand. Wetten, das hat erstmals in der Geschichte etwas erreicht. Ja, und zwar ein Negativrekord. Einstellige Einschaltquote. Genau, Wetten, das ist ja eins der Fernsehereignis. Ist eigentlich auch noch, weil egal wie die Quote sinkt, es ist natürlich immer die Top-Sendung. Da gibt es, glaube ich, keine Zweifel. Wir gehen hinten am Altenheim lang. Ja, okay. Doch vielleicht finden wir noch ein paar Zuhörer. Ja, genau. Also erstmals, und wen hat Thomas Gottschalk diesen Negativerfolg zu verdanken? Na, RTL. Die haben mittlerweile... Ist der Wind nicht zu stark? Nein. Hört ihr uns noch? Ich denke, das ist gut. Wir haben ja hier die Technik, die das auch schützt. einen sogenannten Popschutz. Genau. René weiß, was das ist. Ja. Zweimal nicht geklappt. Ja. Nicht funktioniert. Ja. Genau, du hast die Ereignisse Leo und Lena genannt. Ja, nee, ja, genau, der Pop-Titan Dieter Bohlen hat dem Fernsehtitan Thomas Gottschalk. Er hat einfach Talent, würde ich Zuschauer sagen. Zuschauer geklaut mit seiner. Ja. Talentshow, ja. Er hatte nicht mehr als Wetten, dass. Er hat einfach nur profitiert. Aber es geht ja auch um die Zielgruppe und da waren sie doch recht ähnlich, glaube ich. Ja. Und da habe ich eine lustige Sache gehört, was Thomas Gottschalk betrifft. Ja. Da war er neulich. Der ist Millionär. Genau, aber wusstest du, die haben ja so eine Live-Schalte gefaked wohl. Ich habe es nicht gesehen, ich habe es nur gehört, zu dem Spendenmarathon auf RTL. Ich habe es noch auf Band. Und es stand wohl schon dort, ja, bevor es überhaupt soweit war. Ach so? Also die News waren schon veröffentlicht im Internet, dass er die Millionenfrage, ja, wobei er es in der Sendung noch gar nicht geschafft hat. Ach so. Und sie haben es auf Live aber gefaked, ja, und haben ja... Ja gut, aber eingefleischte Fans wissen ja, dass Wer wird Millionär nie live. Kann nicht live sein. Kann einfach nicht. Nein. Und ich hatte auch im Medienecho dazu gelesen, ja, dass es schon komisch war, dass die Literaturfragen bei Thomas Gottschalk kamen, ja, und Reichner Nitzki, der Telefonjoker, sein Busenkumpel. Das habe ich auch noch mitbekommen, aber ich muss mir die gesamte Sendung mal angucken, habe ich noch auf meiner digitalen Technik zu Hause. Dirk weiß, wovon ich rede. Ja, pass auf, damit wir die Mediensachen jetzt schnell abhaken. Ja, der ist zu medienlastig. Ja, lass uns mal hier rübergehen. Ja. Würde ich sagen, eine Sache wollte ich noch loswerden. Uri Geller ist zurück. Er hat Kontakt mit Außerirdischen aufgenommen. Grausam. Ich habe mir die Sendung auf YouTube angeguckt. Also, ja, ne, du hast sie doch bestimmt live geguckt. Fassungslosigkeit kam in mir hoch. Ich kenne dich doch. Auch eine Schalte nach wo? In die Ukraine? Irgendwie die Live-Schalte in die Ukraine? Ich glaube, Ukraine und Italien war irgendwas. Ne? Unfassbar, dass, ja, sowas im deutschen Fernsehen zu lassen. Unfassbare Scheiße, sagen wir es einfach mal. Ich habe mal nach gequirlter Scheiße gesucht. Ja. Und Uri Geller war Platz 1. Vorsicht, Hundescheiße. Also, nein, wir laufen ja gerade über Rasen, deswegen. Ja, nee, also fand ich auch unfassbar, dass du, da komme ich gar nicht drüber hinweg, also dass da, und die negativen Reaktionen, die halten sich, habe ich das Gefühl, in Grenzen. Echt? Das kann man doch nicht ignorieren, das war eine 3-Stunden-Sendung, in meinen Augen der Zuschauer total verarscht wurde. Aber das ist doch nicht nur in den 3 Stunden so gewesen. Das ist doch tagtäglich und so. Und was die Spitze der Peinlichkeit war, ja, dass das Ganze auf ProSieben gelaufen ist. Das ist doch nicht peinlich. Ich schäme mich fast für meine Vergangenheit. Na, da kann ich ja jetzt nochmal auf das, was ich vorhin schon angesprochen habe. Unfassbar. Genauso peinlich finde ich die von Hugo Egon Balder, die neuen Shows da, den Showmarathon. Da habe ich heute früh was Cooles gehört. Ja, erzähl. Erst, wie Peng, die Western-Show. Was gab's da noch? Ich weiß nicht, auf jeden Fall, eins davon ist gefloppt oder alles. Holdrieu, die Alpenshow. Achso, die Alpenjude. Was kam noch? Heul doch die Männershow. Nee, irgend so eine Gruselshow. Echt? Ja. Und nächste Woche kommt dann wahrscheinlich Bums, die Erotikshow. Das habe ich ja drüben gerade gehört. Ich muss die schmunzeln, mach nicht gut. Okay. Nein, also das sind doch echt krasse Sendungen. Peinlich. Wechseln wir das Thema. Ja, ich würde sagen, wir machen zur Abwechslung ein bisschen Musik. Dann können wir die Hände in die Tasche stecken. Ja, aber jeder in seinem. Und zwar habe ich einen Song passend zum ersten Schnee in dieser Saison rausgeholt. Ja, der schon weg ist? Nee, ich habe doch einen anderen Song, aber... aber achso, ich meine, der Schnee ist schon... Ja, der Schnee, nicht der Song. Genau, aus diesem Grund habe ich jetzt mal den Song mit dem ersten Schnee weggelassen. Und ja, wir nehmen mal It's Cold von Dave Doorslammer and the Guests. Aha. Ja, und da wünschen wir euch jetzt nächstes Mal ein paar warme Gedanken. So, die werden wir uns jetzt auch mal... Ja, also, bis gleich. All my feet are heavy, but I don't leave no track. All my feet are heavy, but I don't leave no track. But the wind blows forward and the wind blows back. And you said it was cold in Minnesota. You better go to Ohio. I never thought. So, wir sind zurück und haben weitere spannende Themen. Ah. Ich habe in der letzten Woche was sehr Interessantes gelesen. Ja? Und zwar ein Fauxpas der österreichischen Polizei. Du erinnerst mich immer mehr an Stefan Raab. Warum? Naja, so Fundstück der Woche. Nee, und, das war ja Quatsch Comedy Club. Das war so cool. Ja. Ich kann die Details nicht wiedergeben, aber das grobe. Warte mal, ich habe irgendwas, österreichische Polizei, da habe ich irgendwas gelesen. Es liest sich wie ein Witz, aber es war wohl wirklich passiert. Und zwar ein Einbrecher. Ja. Und der Einbrecher wurde von der Polizei geschnappt. Aha. Was macht der Einbrecher? Weiß ich nicht. Er sagt, obwohl er augenscheinlich ein erwachsener Mensch ist, ja. Er ist erst 12 Jahre. Und da lässt ihn die Polizei gehen? Nein, die Polizei bringt ihn in so eine Jugendunterkunft oder irgendwas. Aha. Und da ist er abgehauen. Na, die Österreicher. Ja. Ja, Maria. Ah nee, das war ein Bayerisch. Fand ich eine sehr lustige Geschichte. Ja. Denn sie war es. Ich habe sie ja im Unterricht gefunden. Eine andere lustige Sache, die ich diese Woche auch erlebt habe, da lasse ich jetzt mal wieder Firmennamen weg. Ja. Und zwar ist mir ein Flyer in die Hände gekommen von einem Unternehmen. Ja, sag den Namen. Nee, sag ich jetzt nicht. Weil ich finde, es ist peinlich für das Unternehmen und ich möchte, ja. Du möchtest deinen Arbeitgeber halt schützen. Nee, hat mit meinem Arbeitgeber nichts zu tun. Und zwar hat dieses Unternehmen in dem Flyer Werbung gemacht für seine Dienstleistung und schreibt, es benutzt dazu eine, ich hatte mir so ein cooles Wort. Ich will auch das Wort nicht sagen, was sie verwenden. Dann weiß man sofort, wer das ist. Genau, dann könnte man nämlich googeln. Ach so. Und es gibt nur ein einziges Suchergebnis für dieses Wort, aber dazu später. Aha. Und zwar, sie benutzen die, zum Beispiel, die Hookie-Methode, ja? Die Hookie-Methode. Also ein englisches Wort, zum Beispiel jetzt Hooky, Hookie-Methode. Ja, genau. Und jetzt fragst du, die benutzen die hochwertige Hookie-Methode. Also irgendein Fachbegriff, von dem keiner was weiß. Mit dem Sternchen dran schon hervorgehoben, dass man sieht. Ach so. Jetzt frage ich mich, was ist. Ich bin jetzt vom Fach zufälligerweise gewesen und fragte mich, was ist die Hookie-Methode? Bist du anscheinend nicht vom Fach. Und konnte es mir nicht erklären. Ja. Hab danach gegoogelt. Und? Und ich habe nur dieses Unternehmen dazu gefunden. Das heißt, diese Methode gibt es scheinbar ist gar nicht. Ist vom Unternehmen eigentlich. Ausgedacht. Dann habe ich geguckt, dieses Wort Hookie ist nicht mal ein englisches, also das Wort ist ein anderes, ne? Ja. Ist nicht mal ein englisches Wort, sondern. Es ist wirklich ein ausgedachtes Fantasiewort und sie machen damit mehrfach in ihrem Flyer und auf ihrer Internetseite Werbung, dass eben diese spezielle Methode, die sie benutzen, halt ihre Dienstleistung so toll macht. Und also da muss ich sagen, peinlich hoch 4. Ja, ich habe das Unternehmen angeschrieben, habe sie gefragt, was denn diese Methode sei. Und? Na, die haben natürlich nicht geantwortet. Nee? Nee, das ist streng geheim, würde ich sagen. Die haben wahrscheinlich auch bei Google geguckt und haben auch gesehen, dass sie nur ein Suchergebnis haben. Dann haben wir gedacht, scheiße, was schreiben wir dem jetzt? Ja. Aber für mich ist doch. Und das Unternehmen, muss man dazu sagen, nimmt Preise für die Dienstleistung, die stinken zum Hügel. Also sie sind sehr, sehr hoch, aber ich muss auch sagen, die Qualität der Arbeit ist sehr gut, was wahrscheinlich auf die Hookie-Methode zurückzuführen ist. Ja, siehst du, das scheinst du immer zu vergessen. Also die Preise sind dann doch nicht so schlimm, meinst du, weil sich die gerechtfertigt. Also die Preise sind schon sehr, sehr, sehr, sehr hoch. Ja, Qualität hat halt seinen Preis. Ja, also ich habe, ich kann dazu jetzt nicht weiter sagen. Okay. Ja, okay. Fühlst du einmal tief durch und reagier dich kurz ab? Nee, ich habe damit kein Problem, weil ich diese Dienstleistung nicht in Anspruch nehmen würde. Achso, weil du nicht weißt, was die Hookie-Methode ist. Genau. Verstehe. Jetzt werden alle Hookie googeln. Es ist nicht das Wort Hookie gewesen, es war ein anderes. Ja, genau. Wenn ihr aber trotzdem wisst, was Hookie ist, schreibt es uns doch. Das gibt das Wort wirklich. Hookie heißt es? Hook heißt Haken. Guck mal, das ist übrigens der Sportplatz, wo ich mit Leo immer... Na, wir können mal da lang zurückgehen, dann brauchen wir hinten über den Zaun klettern und dann sind wir schon wieder... Über den Zaun? Nein, war ein Spaß. Wer ist da? Oh. Hier ist grad, guck mal, da kommt ein Auto. Naja. Du wolltest ein Autogeräusch drauf machen, dann bleib hier stehen, dann hast du das Autogeräusch drauf. Bleib doch hier stehen, bleib doch hier einfach stehen. Alter, müssen wir uns umdrehen. Ja. So. Nee, und auf jeden Fall... ja, wir haben das Auto von links nach rechts... fahren hören. Wenn ihr die hohe Auflösung hört, habt ihr jetzt ein schönes Geräusch. Übrigens, ich empfehle auch die hohe Auflösung. Weil? Weil die kleine ist schlecht. Ich habe mir mal unsere Sendung in der schlechteren Auflösung, vorsichtig, hier möge es glatt sein. Ja. Ich habe mir mal unsere Sendung in der schlechten Auflösung angehört. Ja. Also nicht in der schlechten, in der geringeren. Ja. Hm? Und fand ich nicht so, also war ich nicht so, so begeistert von. Das ist natürlich ein Service von uns für die halt keine schnelle Internet. Die alle noch in 65 km oder 64 km. Nee, was hat man heute? 56 und 64. 33,6 und 56. Ah, nicht, ne? Aber ich glaube, das wird hier nichts. Ich sehe ja gar keinen Eingang. Ja. Dann wird es gut jetzt. Hier ist doch eine windige Ecke gerade. Aber ich habe hier mal Leute langlaufen sehen. Ja. Wann? Vor 2 Wochen? Lass uns mal weitergehen. Vielleicht, wenn ich drehe mal vorne um. Also wenn jetzt vielleicht der Alarm losgeht und die Wachhunde rauskommen und uns zerfleischen, dann... Sind wir hier auf einem Fußballplatz. Dann wisst ihr, es ist nicht sicher, dass wir in 2 Wochen wiederkommen. Übrigens, mir fällt gerade noch ein. Ja, erzähl. Hier ist noch ein Eingang, guck. Na, siehst du. Fußball. Ja. Fußball, die setzen jetzt neue Technik ein. Da kennst du dich doch mit aus. Ah ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Auf das Länderspiel Deutschland-England. Ach so, ist schon gelaufen, die Technik. Ja. eine neue Technik, was dem Zuschauer mehr Entertainment geben soll, nämlich die Ballgeräusche und die Latten- und Pfostenknaller besser wahrzunehmen im Fernsehen. Neue Technik, und zwar wird das durch einen Filter realisiert, der irgendwie mit 100 Hertz irgendwie die Frequenz filtert. Bestimmt. Dann kann ich deine Info, glaube ich, erweitern. Ich habe was gehört von Richtmikrofonen. Ja, natürlich. Was natürlich, Richtmikrofone, hast du recht, das gehört dazu, aber es wird auch diese mit diesen 100, war das 100 Hertz? Ich bin mir nicht sicher. Keine Ahnung, also technische Details weiß ich auch nicht. Ich habe nur mit Richtmikrofonen. Ich habe ja das Spiel gesehen. Ja, mit Geräuschen dann schon? Ja, aber ich muss ehrlich sagen, ich hatte eher das Gefühl, dass man teilweise recht wenig verstanden hat von den Beigeräuschen. Die Pfiffe hat man selten gehört, weil ich glaube, vom Schiedsrichter, genau. Wobei ich auch glaube, oh hier schön, Sportplatz beleuchtet extra für uns. Wir gehen einfach mal auf den Platz hier. Ja, und stellen uns auf die Mitte des Platzes. Ja, und was wollte ich sagen? Genau, die Störung gab es wahrscheinlich auch, weil man hat öfter gemerkt, dass das ZDF ein bisschen an dem Ton gedreht hat und ein bisschen getestet hat. Vielleicht waren die auch nicht so hundertprozentig zufrieden. Also, wir machen gleich nochmal ein Foto dazu, wenn wir schon mal gerade hier sind. Dick eingepackt mit Mütze. Na toll, wir müssen uns mal ins Licht dazu stellen. Ins Flutlicht. Ja, nochmal den Sprung über einen großen Teich zu dem Thema. Ja. In Amerika werden ja diese Mikrofontechnik schon lange beim Football eingesetzt. Aha. Was einem halt auch richtig, lass mich mal in die Mitte gehen, was einem halt auch richtig dieses Gefühl gibt, mitten auf dem Spielfeld zu sein. Das Problem ist jetzt, wenn die den Platz jetzt abschließen, Stefan, dann müssen wir übernachten. Lass uns mal hier in die Lampe gucken. In die Lampe, okay. Foto. Ja, schon besser. Ja, ich erkenne mich. Ich mich auch. Ja, genau. Also das nächste wird wahrscheinlich sein, so ist es beim Football, da sind die Spieler verkabelt. Ach so? Das heißt, da haben Spieler auf dem Feld Mikrofone am Helm, was beim Fußball ein bisschen schwierig wird. Ne, das war ja beim Fußball genau umgekehrt, weil es sollten ja keine, irgendwie die Spieler sollten ja nicht mehr zu verstehen sein. Das Wieso war nicht? Auch eine Intention. Ja, weiß ich nicht warum, aber es stand so in dem Beitrag. Beim Football ist es so, dass die Spieler, die mit dem Mikrofon verkabelt sind, was jeweils nur zwei Spieler pro Team, pro Spielfeld sein dürfen, ach so, also in jeder Mannschaft einer, dass die einen grünen Punkt auf dem Helm haben. Damit man die von außen erkennt. Damit man die von außen erkennt und dann gewisse Worte wahrscheinlich lässt. Ach so. Und ansonsten sind natürlich Mikros immer gegenwärtig am Spielfeldrand, ja, da das Geschehen mit heutzutage. Und daraus werden super Reportagen gemacht, muss ich aber auch dazu sagen. Also es bringt was mit der Technik. Ich glaube, da sind die Amis uns weit voraus, oder? Was sowas betrifft, ja. Das definitiv. Glaube ich auch. Ja, so viel zum Fußball. Genau. Zu unserem Blog ist mir noch was aufgefallen. Echt? Ja, jetzt kommen wir mal zu unserem Blog hier. Und zwar, es wurde ja nun auch schon aufgedeckt im entsprechenden Beitrag. Ja. Da war ja etwas sehr Komisches passiert. Ach so? Der Beitrag zu der Privatschule. Oh. Ah, ja. Dass dort ein Grundschüler. Best Sable, ne? Einen Kommentar. Best Sable heißt Best Sable, okay, das wusste ich nicht. Best Sable. Ich dachte immer, das ist Wachschutz oder so. Best Sable? Keine Ahnung. Best ist Wachschutz, das stimmt. Ja. Hier lang? Auf dem Schulhof. Wo ist hier die Stube? Wow. So, du bist nachtblind. Nee, der war gerade Schatten. Ja, bestes Machschutz, das stimmt. Aber Bestabel hat damit nichts zu tun. Das ist eine Privatschule. Okay. Ja. Und wir waren ja da gewesen. Ich habe mich zu geäußert. Ich habe mich nicht negativ geäußert, sondern habe halt meine neutrale Meinung dazu abgegeben. Aha. Und ein Bestabel-Grundschüler sah sich gezwungen, das Weltbild wieder gerade zu schieben. Ne? Ja, oh süß hier, der Papierkorb mit Smiley drauf. Die Schulhöfe. Die Schüler lassen sich was einfallen heute. Oh, die haben auch so schön an die Wand gemalt. Nie wieder Deutschland. Ey, cool. Und was haben wir hier noch? Keine Ahnung, kann man gar nicht lesen. Nee. Und auf jeden Fall war schon sehr komisch und einigen unserer aufmerksamen Leser ist es auch aufgefallen. Ja, dass da was nicht stimmen kann. Ja. Ertarnt. Lustig war, wir gucken ja nebenbei uns immer die Suchworte an, mit denen die Leute auf unsere Webseite kommen, ne, um auch dann auf die Bedürfnisse reagieren zu können inhaltlich. Ja. Und da haben wir halt auch festgestellt, dass eine Person zufällig am selben Tag gesucht hat nach Best Sable und das über einen komplizierten Google-Suchmechanismus, der selbst mir als Nein. als Fachpersonal in diesem Bereich total unbekannt war. Da kannst du mal sehen, was die jungen Leute heute alles gucken. Der war in der Lage zu sagen, suche mir mal alle Seiten raus, die in den letzten 24 Stunden bei Google in Google reingekommen sind und diesen Bessabe-Begriff hatten. Aha. Ja, und da muss ich aber sagen, also Hut ab. Naja, genau. Aber das hat das Thema wahrscheinlich auch sehr kontrovers gemacht, oder? Ja. Und wir haben übrigens ein Schreiben von der Schule bekommen. Aha. Und ich glaube, so viele Leute werden sich ja da nicht bewerben. Warum? Nee, so generell. Ich meine, das ist eine Privatschule, kostet ja auch ein bisschen was an Geld. Ja, gut. Und was mich dann, oder auch Julia hat mich darauf aufmerksam gemacht, und ich fand es dann auch nicht so toll, dass das Schreiben so ein allgemeines war. Uns wurden im Prinzip die Unterlagen zugeschickt für die Anmeldung von Leo. Ja. Und das war irgendwie total nicht so persönlich von wegen hier, sie wollen doch ihren Sohn Leo dort anmelden und so. Und ja, da kann man schon ein bisschen mehr erwarten, finde ich. Also mehr so eine Standardschreiben. So, weißt du, so lang. Nicht individuell. Da finde ich, da haben die sich, wir müssen auch rüberklettern jetzt. Echt? Nein. Gott sei Dank. Da haben die sich an der staatlichen Schule, die ich jetzt letzte Woche besucht habe, mit Leo mehr ins Zeug gelegt. Aha. Aber egal. Zur Bildungseinrichtung ist mir noch was. Ja? Gerade heute ganz frisch durch die Finger gekommen. Und zwar, auch da möchte ich keine Namen nennen. Ist das eigentlich hier nochmal kurz vorher die Schule, wo Leo auch mal hingehen soll? Nee, das ist ein Gymnasium hier. Ach, also soll er nicht aufs Gymnasium. Der war gut, oder? Nee, der war gut. Ja. Nee, die Schule, die ist quasi dahinter. Hier wimmelt es ja von Schulen. Ach so, weil es ja so viele Kinder gibt. Ja. Genau. Ja, die haben wegen mir hier eine Schule. Ja. Genau, gleich eine neue aufgemacht. Nee, und zwar eine Uni, ne? Den Namen nenne ich lieber nicht. Und lustig ist, das wurde mir halt heute gezeigt, die Startseite der Uni, die Uni ist mit einem Wiki gemacht worden. Aha. Und die Startseite der Uni lässt sich bearbeiten. Also nicht passwortgeschützt. Du kannst darauf gehen, kannst die Startseite auf Bearbeiten klicken und kannst die Startseite bearbeiten. Das ist ja cool. Und hast du gemacht? Hast du geschrieben, René war hier oder was? Nee, das wird ja IP und alles gespeichert. Das wurde mir halt heute nur gezeigt in der Firma. Ach so, naja gut. Und für Profilseiten von Schülern, die halt dann auch ihre eigene Seite dort haben, da sind zum Teil Passwörter davor. Aber so von Professoren und so kannst du wohl... Na, wahrscheinlich haben die Schüler jetzt selber Passwort geschützt. Und ihr werdet jetzt wahrscheinlich denken, das ist garantiert keine Uni, die was mit Informatik zu tun hat. Na. Ist es auch nicht. Genau. Oh, was sehe ich hier? Das ist aber verboten. Was denn? Ich sehe ja schon Weihnachtsbeleuchtung. Ach so, ja. Gott sei Dank nicht unser Fenster. Ja. Ich sehe doch Julia dahinter. Nein, ihr wisst ja, vor Toten Sonntag keine Beleuchtung. Du hast ja bestimmt schon alle Schläuche so vors Fenster unten runtergelegt und dann Punkt Toten Sonntag. Ja, du wirst sagen, ich habe heute nach Arbeit, als ich nach Hause kam, meine Lichterkette ans Fenster. Ja, du bist ja so der Weihnachtsfreak. Ja, das war eine schöne ironische Bemerkung. Wieso? Weihnachtsfreak. Freak? Bist du drauf? Wir haben immer noch den Weihnachtsmann, den du uns irgendwie vor 2 Jahren, glaube ich, geschenkt hast. Diesen Lichterketten-Weihnachtsmann, kannst du dich erinnern? Ja. Warum hast du uns den eigentlich geschenkt? Weil ich da zu viel von hatte. Also, ich dachte, das war so aus Weihnachtsgefühl-Duselei heraus. Ja, ich weiß auch nicht, was mit mir los war. Was nicht gefahren ist, ne? Genau. No. Okay. Ja. Wikipedia, wollen wir das noch kurz ansprechen? Okay, ganz kurz. Du willst so bestimmt die Politikersperre. Ja, das ist schon zum zweiten Mal, dass Wikipedia.de dicht gemacht werden soll. Ja, ne? Aber da hat er sich wohl etwas... Zweit aus dem Fenster gelehnt? Genau, weil er hat es schnell bereut. Warum eigentlich? Ja, warum hat er es bereut? Ja, also konsequent ist er da nicht, würde ich sagen. Nee, und warum sollte er, hat er denn eigentlich da gewollt, dass er zumacht wird? Den laufen wir hier an. Ja, weil Einträge in seiner Seite... In seiner persönlichen... Nein, naja, die er wahrscheinlich selber angelegt hat. Wikipedia-Seite von ihm, die von diesem Politiker. Ich weiß gar nicht, von wie der hieß. Ich auch nicht. Ist ja auch wurscht, also scheint es kein guter zu gewesen. Ja, da waren wohl laut seiner Meinung einige Einträge über seine Biografie falsch. Ja, da hätte er so korrigieren können. Das macht so ein Wiki aus. Ja, er hat gesagt, nee, ist mir zu viel Aufwand. Ich lasse gleich alles weg. Ich weiß es doch selber. Alles. Ja. Ja, also schon kurios. Ja, aber er ist Person öffentlichen Lebens, ne? Also da muss man sich überhaupt schon gefallen lassen. Ja, aber ich finde das krass. Also, naja, aber was ich noch lustiger fand, er hat die .de-Domain sperren lassen. Und jeder weiß ja im Prinzip... Ja, aber, dass man überhaupt rankommt. Ja, aber darum geht es ja auch gar nicht. Sondern? Er wollte Wikipedia ins Auswischen. Das war doch damals bei dem Typen vom Chaos Computer Club genau dasselbe. Dessen Vorname Kannst du dich erinnern? Der Vorname oder der komplette Name von einem Typen vom Chaos Computer Club, der gestorben ist, wenn ich mich ja? recht entsinne, war im Wikipedia halt. Ach, stimmt, ja, da war. Und daraufhin haben die Eltern das so sperren lassen. Ja. Und da geht es ja nur darum, dass du, dass eine deutsche Seite diese Informationen nicht anbieten darf. Hm. Ne? Sie haben ja trotzdem, glaube ich, wenn du auf wikipedia.de gehst, das wird ja auf Org sowieso gehostet. Ja, natürlich, ne? Ja. Das ist ja nur so eine Frontseite. Deswegen ich halte den Ding allergrößten Schwachsinn. Also. Ja, und noch peinlicher ist natürlich, wenn man dann mit sowas in die Presse kommt, ne? Richtig. Und dann schnell quasi den Schwanz wieder einzieht. Ja. Es war ein gefundenes Fressen für alle Blogs und das glaube ich. Sonstige Seiten im Internet. Aber so ist es heutzutage, ne? Die Medien beherrschen uns. Das ist ein schönes Schlusswort. Die Medien beherrschen uns. Welche Medien meinst du jetzt? Die alten Medien? Ja, alle möglichen alle Medien. Zeitung, Fernsehen, Radio. Gibt es Radio eigentlich noch? Ja. Echt, Radio gibt es noch? Ja, wir machen doch hier gerade Radio. Ach so, ja. Ach ja, wir modernes sind das neue Radio. Genau. Komm, wir gehen mal hier lang. Okay. Ja. Was fällt dir noch ein, René? Oh, mir ist so kurz vor Weihnachten. Mir geht hier so viel durch den Kopf. Bald ist Weihnachten. Das Jahr ist bald rum. Bald ist Weihnachten wann ist wieder vorbei. Wann meine? Ja, hast du eine von der Firma aus? Ah ja, ich glaube am 11.12. oder so. Am 11.12. Ich weiß es jetzt gar nicht so vom Datum genau, aber der 11. ist ein Donnerstag, oder? Kann das sein? Ja. Weil meine ist dann am 13., am Samstag. Am Samstag hast du Weihnachtsfeier? Am Samstag habe ich Weihnachtsfeier. Wie bescheuert ist das denn? Ach ja, du fährst ja bestimmt nach Hannover. Ich fahre wieder nach Hannover, genau. Ja. Ja. Aha. Und dann, damit ich abends nicht nach Hause brauche. Ah, ja. Ich bin mal gespannt. Ich weiß noch nicht, wo. Ich weiß eigentlich, also das Hotel weiß ich schon. Das ist das Hotel, in dem ich letztes Jahr auch schon war. Also meine Firma macht was total Spektakuläres, Spannendes. Alter, lass mich raten, die geht schwimmen. Nein, wir gehen essen. Ihr geht essen? Ist doch mal was anderes. Ich habe auch schon die ersten Leute und Firmenmitarbeiter Furchtbar. In der U-Bahn erlebt, die halt essen. Zu ihrer Weihnachtsfeier fahren. Ja. Ich habe morgen Weihnachtsfeier. Wann? Ach ja, warum? Mit Rudi. Ach, mit Rudi hast du Weihnachtsfeier? Ja, wir verjubeln das Geld, was wir durchs Papiersammeln zusammengekriegt haben. Was ihr durch mich zusammengekriegt habt. Genau, durch dich, Stefan. Wir werden auch beim Essen an dich denken. Also wir sind zu sechst. Ja, ein Rülpser dann auf mich sozusagen. Wir sind quasi drei ganz dicke Kumpels, ja. Die dann noch dicker sind. In Begleitung ihrer Lieblingsfrau ja. Halt zusammen essen gehen und danach gehen wir ins Casino. Ach, und da verzockt er noch mehr Geld. Ich gucke mal, ob man da fotografieren kann, da werde ich auch einen Bericht drüber schreiben. Ja, mach doch mal. In welches Casino geht ihr? Das ist schon der 50. der mich fragt. Ja, keine Ahnung. Also ich vermute am Potsdamer Platz. Ach ja, stimmt. Das ist ja zum Potsdamer Platz gezogen, glaube ich, ne? Nee, am Alex gibt es auch noch einen in diesem Hotel, ne? Ist es nicht mal zum Potsdamer Platz gezogen? Ist es das Casino Berlin? Man kann es ja mal fragen. Ja, ich glaube. Ich weiß es nicht. Ja. Nein, das Casino Berlin ist, glaube ich, noch im Forum Hotel. Kommt da Wasser raus? Das ist ja geil. Ja, im Winter kommt da kein Wasser raus. Ja, schön. Hier, das sieht das wie ist eine übrigens, Baustelle guck mal hier, das Schild. Kennst du das Schild da drüben? Ja. Das kennt ihr auch, wenn ihr jetzt wüsstet, wie das Schild heißt. Ja, das ist das Schild aus dem Spielplatzbeitrag. Genau. Warte mal, da müssen wir jetzt gehen, ne? Laut Schild dürfen wir hier gar nicht sein. Richtig. Stefan, du hast das erste Mal was Illegales in deinem Leben gemacht. Scheiße. Lass uns weitergehen. Komm, bevor ich die Security, Angst. Das Auto steht da drüben. Ja. Übrigens, hast du ihn gesehen, der doch hier steht? Hä? Ja. Das ist das Security-Auto, wo wir eben neben standen. Ja, aber wir sind ja nicht im Sandkasten oder in der Pfütze da. Vorsicht, hier ist aber wirklich sehr, sehr glatt. Oh, Winter. Ja. Ich könnte ja mal René schubsen, dann hätten wir mal was Spektakuläres im Block. Tolle Tonaufnahme. Ah! Genau. Ich kann es ja ein bisschen nachvertun. Klirr, Brums. Ja, hast du denn schon die Weihnachtsgeschenke alle zusammen? Habe ich die Frage letztes Mal schon gestellt? Nee, also für meine Eltern habe ich schon alles. Echt? Aber wir schenken uns ja nichts, haben wir ja gesagt. Wie seit 5 Jahren. Meine Mutter fährt nach Amerika und hat mich gefragt, was sie mitbringen soll. Jetzt habe ich mal verglichen. Hat mich gefragt, ob ich mitkommen soll. Nee, es gibt in Amerika ja? nichts Besseres und nichts Preiswerteres als hier. Weihnachten. Nee, als hier. Ach so. Also ja, ich habe so Toys R Us mal verglichen. Mhm. Nee, das kommt ja alles aus Amerika. Nee, ich habe sogar das Gefühl, es ist in Amerika teurer. Ach so? Das weiß ich jetzt nicht, kann schon sein. Also so vom US-Dollar-Preis her, denke ich, der US-Dollar-Wert liegt über dem, was ich im deutschen Toys R Us gesehen habe. Aha. Ja, und jetzt hatte ich bin selten bei Toys R Us. Ja, ich bin sehr oft bei Toys R Us. Ach so. Da hatte ich gegrübelt, aber ich habe nichts gefunden. Also ich wüsste noch nicht mal aus Florida, was soll man da mitbringen. So aus Paris bringst du einen Eiffelturm mit, aber was bringst du denn aus... Echt? Ah, den gibt es doch nur einmal. Kann eine jeder Apfelsine mitnehmen. Aus Florida zum Beispiel, das wäre doch ja. Na, okay. René bestimmt die Richtung. Ja. Während ein Servicemobil an uns vorbeifährt. Genau, und Julia hat gesagt, wir sollen eigentlich vorher Bescheid sagen, dass sie uns einen Tee machen kann. Ja, aber meine Hände können nicht mehr auf dem Telefon tippen. Willst du meine Handschuhe haben? Nee. Ja. Also du hast Weihnachtsgeschenke für deine Eltern schon? Ja, natürlich. Richtig teure, kann ich nur richtig sagen. Richtig teure? Aber mehr darf also nicht Geld macht es doch gar nicht aus. Selbst ist, mal das Bild wäre doch mal was Schönes. Das ist Kultur. Oder so ein selbstgebasteltes Foto. Ja, ich habe auch gerade dran gedacht. Ja, warum machst du nicht sowas? Nein, für meine Eltern Wir haben jetzt gerade ein Foto gemacht. Dann ist geklärt. Okay, gut. Wenn es unbedingt was Teures sein muss. Nee, das liegt ja nicht daran, weil es teuer ist, sondern das ist nun mal teuer. Das ist nun mal teuer? Ja. Da hast du eine, ja, das werde ich jetzt nur kaum verraten. Ach so, okay. Dann, wenn wir das Mikro aus haben, kannst du es mir ja mal erzählen. Hm. Und dann machen wir wieder an und dann reagiere ich drauf. Wir können ja ein Quizspiel spielen. Ich versuche es jetzt zu erraten. Ja. Auf jeden Fall ist es was Kulturelles. Was Kulturelles? Aber jetzt hast du es schon verraten. Ah, Mist, jetzt weiß man es ja. Euch hängen ja auch schon ganz viele Weihnachtsbeleuchtung. Ja, na gut, Stefan. Ja. Ich würde sagen, wir sind noch ungefähr 100 Meter Luftlinie entfernt von zu Hause. Von zu Hause. Du machst jetzt nochmal die Kontaktmöglichkeit. Ja, wenn meine Finger mitspielen. Und jetzt, ja. Oh, hier kommt der Wind auf. Jetzt knirscht und knistert es. So, also Kontaktmöglichkeiten, ne? Ja. Und da können wir gleich nochmal hinweisen auf das Black Stories Gewinnspiel. Ich wollte es gerade sagen. Ja, also Kontaktmöglichkeiten, hört gut zu. Es ist große Konkurrenz da. Ja? Ja, wir haben ja schon was bekommen. War ach schon ja, sehr gut. Richtig, also, richtig. Das sollte ein Ansporn für jeden sein. Richtig, also die Kontaktmöglichkeiten. Schreibt uns eine E-Mail an blog@juba.de oder nutzt das Kontaktformular im Blog. In der Sidebar, beziehungsweise in den Beiträgen die Kommentarfunktion. Wenn ihr jetzt zum Beispiel was im Blog hast zu sagen habt, kommentiert diesen Beitrag. Ansonsten ruft einfach an, ist auch unkompliziert, unter Berlin 030 202 368 03. Ja, ja, und wenn ihr Beiträge kommentiert, bitte, wenn ihr zum euren Thema Namen nicht angeben wollt, ja, Peter Zwegert, dann schreibt anonym oder irgendwas hin. Aber Peter Zwegert nimmt natürlich auch dem Kommentar dann schon die Ernsthaftigkeit ja, so ein bisschen. Und ja, wie gesagt, also ihr könnt kommentieren und ihr habt da nichts zu verbergen, oder? Wenn genau. Ihr da was kommentiert. Und ich wollte noch ganz kurz erwähnen, die tolle Musik, die ihr hier mal hört im aus dem PodSafe Music Network. Ist aus dem PodSafe Music Network, was ihr unter music.mimio.com ja findet. Das sollte mal wieder gesagt werden. Haben wir schon lange nicht erwähnt. Was war jetzt mit Black Stories? Black Stories. Schreibt uns ja, fürs Weihnachtsgewinnspiel. Unbedingt eine Black Story. Den Trailer, den hört ihr nochmal, oder wie? Den Trailer, den hört ihr jetzt vielleicht nochmal. Auf jeden Fall einfach irgendwie. Ihr müsst übrigens schon mal als Tipp das Reh, den Kamin und die Socke nicht in die Beschreibung der Black Story reinnehmen, sondern es kann in der Story vorkommen. Also ihr müsst jetzt nicht sagen, ein Mann sitzt mit einem toten Reh auf dem Schoß vorm Kamin und strickt Socken. Warum? Ja, also das müsst ihr nicht machen. Das kann im Laufe der Geschichte, können diese Begriffe eine Rolle spielen. Genau. Das reicht auch völlig aus. Ja. Deswegen. Also wir haben schon Zuschriften bekommen. Ja. Und von daher könnt ihr euch auf den Dezember Podcast der Black Stories freuen. Genau. Und vielleicht lassen wir uns auch was für die Leute einfallen, deren Story wir nicht spielen. Oder wenn viele gute bei sind, vielleicht machen wir auch mal ein paar mehr Weihnachtsstories. Dann schießen wir einfach um die Weihnachtszeit ein paar mehr raus. Ja, lassen wir uns überraschen. Ja, lassen wir uns vor allem überraschen. Genau. So, Flash Security. Ja, Flash Security. Das ist der sicherste Bezirk hier. Ich habe gerade Flash. Die haben hier wegen mir nicht nur eine Schule hingebaut, sondern auch noch Sicherheitsleute. So. Ja, aber ist doch gut. Jetzt weißt du, was mit deiner, warum deine Miete so teuer ist. Ja. Okay, es war sehr schön mit euch. Es war kalt, aber schön. Genau. Julia macht uns jetzt einen warmen Tee. Ich hoffe doch. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Auf jeden Fall. Dann ist ja schon die Adventszeit. Ne? Also, wir hören uns in 2 Wochen. Macht's gut bis dahin. Und wir gehen jetzt ins Warme. Genau. Tschüss. Der Blogcast bei blog.juba.de. Alle 2 Wochen neu. Achtung, Gewinnspiel. Das Weihnachtsfest steht vor der Tür und wir legen einem von euch das neue Black Stories Brettspiel aus dem Moses Verlag unter den Weihnachtsbaum. Was ihr tun müsst? Ganz einfach. Schickt uns eure morbide, aber weihnachtliche Black Story. Baut in eure Geschichte eine Socke, ein Reh und einen Kamin ein. Die Gewinnerstory wird im Dezember-Podcast gespielt und der Sieger erhält rechtzeitig vor Weihnachten das neue Brettspiel der Black Stories. Sendet eure Geschichte per E-Mail an blog@juba.de oder an den Moses Verlag.